Das ist nicht ähnlich hingestellt. Das ist ein Ding. Guck mich mehr. Sie hat keine Angst vor Monster. Sie läuft alleine durch die Nacht. Sie hat keine Angst vor Monster. Ich hab keine Angst. Die werden einfach kalt gemacht. Denn hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke weht ein finsteres Gestell. Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke wird es auch mal wieder hell. Sie läuft alleine über'n Friedhof. Sie läuft alleine durch die Nacht. Sie hat keine Angst vor Monster. Ich hab keine Angst. Die werden einfach kalt gemacht. Oh. Denn hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke steht ein finster Gesell. Hinter jeder Ecke lauert finster Gestalten. Hinter jeder Ecke, du warst richtig, wird es auch mal wieder hell. Wird es auch mal wieder hell. Wird es auch mal wieder hell. Wird es auch mal wieder hell. Susi, hab keine Angst, mein Mädchen, hat Mama gesagt. Hab ich dir immer wieder gesagt. Susi, hab keine Angst, mein Mädchen, Monster fressen dich nicht auf. Sie läuft alleine über'n Friedhof. Sie läuft alleine durch die Nacht. Sie hat keine Angst vor Monstern. Die werden einfach kalt gemacht. Denn hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke steht ein finster Gesell. Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke wird es auch mal wieder hell. Wird's auch mal wieder hell. Wird's auch mal wieder hell. Wird's auch mal wieder hell. Von Weitem Werwolfsgeheul. Doch das beeindruckt sie nicht im Mindesten. Sie ist schneller. Sie hat eine Silberkugel im Gewehr. Sie hat einen Holzblock für Dracula. Keine Angst vor Monstern! Sie ist ein Monster, Killerstar! Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. schalten hinter jeder Ecke steht ein finster Gesell. Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke will es auch mal wieder hell. Will es auch mal wieder hell. Will es auch mal wieder hell. Will es auch mal wieder hell.